Mir scheint, Sie sprechen von der kürzlichen Ermordung der alten Beamtenwitwe, mischte sich Pjotr Petrowitsch ein, sich an Zosimow wendend. Er war schon mit dem Hut und den Handschuhen in der Hand aufgestanden, aber vor dem Fortgehen wollte er noch einige geistreiche Worte fallen lassen. Er mühte sich sichtlich, einen guten Eindruck zu hinterlassen, und die Eitelkeit überwand die Vernunft. »Ja, haben Sie davon gehört?« »Selbstverständlich. Es ist ja hier in der Nachbarschaft.« »Kennen Sie auch die Einzelheiten?« »Das kann ich nicht behaupten. Aber mich interessiert hierbei etwas anderes, sozusagen die Frage im Ganzen. Ich spreche nicht davon, dass in den letzten 5 Jahren die Verbrechen in der unteren Klasse zugenommen haben. Ich spreche auch nicht von den fortwährenden Raubüberfällen und Feuersbrünsten, die jetzt überall vorkommen. Am auffallendsten erscheint mir vielmehr, dass die Verbrechen sich in den höheren Klassen ebenso mehren, sozusagen parallel zu den anderen. Hier, hört man, hat ein ehemaliger Student auf offener Straße die Post beraubt. Dort wieder fabrizieren Menschen, die nach ihrer gesellschaftlichen Stellung zur Avantgarde gehören, falsches Papiergeld. In Moskau ertappt man eine ganze Gesellschaft beim Fälschen von Scheinen der letzten Prämienanleihe. Und einer der Hauptbeteiligten ist ein Professor der Weltgeschichte. Dann wieder, im Ausland, ermordet man einen von unseren Botschaftssekretären aus Geld und anderen rätselhaften Gründen. Und wenn jetzt auch diese alte Pfandleiherin von jemanden aus der besseren Gesellschaft erschlagen worden ist, denn einfache Leute versetzen keine Goldsachen, wie kann man dann diese Verdorbenheit des gebildeten Teiles unserer Gesellschaft erklären? »Es gibt jetzt viele ökonomische Veränderungen«, bemerkte Zosimow. »Wie erklären?« griff Rasumichin das Wort auf. »Eben durch unsere eingewurzelte Untüchtigkeit könnte man das erklären.« »Wieso? Wie meint Sie das?« »Was antwortet dieser Ihr Professor in Moskau auf die Frage, warum er die Scheine gefälscht habe?« »Alle werden durch alle möglichen Mittel reich, da wollte auch ich schnell reich werden.« Das war seine Antwort. Ich erinnere mich nicht genau an den Wortlaut, aber der Sinn war, dass er auf fremde Kosten reich werden wollte, schnell und ohne zu arbeiten. Wir haben uns daran gewöhnt, als Erben zu leben, am Gängelband zu gehen, Vorgekautes zu essen. Schlägt aber die große Stunde, dann erst zeigt es sich, was ein jeder wert ist, was er kann. Aber wo bleibt denn die Moral? Es gibt doch sozusagen Grundsätze. »Ja, was wollen Sie denn?« mischte sich Raskolnikow plötzlich ins Gespräch. »Das entspricht doch vollkommen Ihrer eigenen Theorie.« »Wieso meiner eigenen Theorie? Ziehen Sie doch die Konsequenzen aus dem, was Sie vorhin predigten, und es ergibt sich, dass man Menschen umbringen darf.« »Aber ich bitte Sie«, rief Luschin aus. »Nein, so ist das nicht gemeint«, bemerkte Zosimow. Raskolnikow lag bleich da, mit zuckenden Lippen, und atmete schwer.